Und ein! Oh, nicht schon wieder, das kenne ich doch. Das höre ich jetzt auch zum 8. Mal. Oh Mann, ewig covern die so eine Scheiße. Das ist ja wohl ein absoluter Lückenfüller. Tanzen kann man auch irgendwie nicht drauf. Oh Mann. Das ist so schwach, das glaube ich gar nicht. Das ist auch immer dasselbe. Mach mal Musik an. Ja. Das ist absolut scheiße. Das ist nicht mehr normal, ey. Immer dasselbe mit den Jungs. Immer wieder. Gott sei Dank. Ah, vorbei, ein Glück, ey. So ein Scheiß.